Eine Straße heißt in einer Stadt, in nicht mal einem Jahrhundert, nacheinander. Sedanstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, Rathausstraße, Adolf-Hitler-Straße, Hauptstraße, Straße des 17. Juni, John F. Kennedy-Straße. Was für eine Geschichte. Was für ein Land.